Alle Welt glaubt noch immer an Schriftstellerei des Heiligen Geistes oder steht unter der Nachwirkung dieses Glaubens. Wenn man die Bibel aufmacht, so geschieht es, um sich zu erbauen, um in seiner eigenen persönlichen, großen oder kleinen Not einen Fingerzeig des Trostes zu finden. Kurz, man liest sich hinein und sich heraus. Dass in ihr auch die Geschichte einer der ehrgeizigsten und aufdringlichsten Seelen und eines ebenso abergläubischen und verschlagenen Kopfes geschrieben steht, die Geschichte des Apostel Paulus, wer weiß das? Einige Gelehrte abgerechnet. Ohne diese merkwürdige Geschichte aber, ohne die Verwirrungen und Stürme eines solchen Kopfes, einer solchen Seele, gäbe es keine Christenheit. Kaum würden wir von einer kleinen jüdischen Sekte erfahren haben, deren Meister am Kreuze starb. Wer verneint denn das Christentum? Was heißt es Welt? Dass man Soldat, dass man Richter, dass man Patriot ist, dass man sich wehrt, dass man auf seine Ehre hält, dass man seinen Vorteil will, dass man stolz ist. Nietzsche.